Was ist jetzt die Partyspur oder was? Was ist los hier? Beginne zu schweben, mich eben loszulösen vom alltäglichen Leben. Ja, ich lasse mich treiben und habe dabei ein Gefühl und kann dies nicht beschreiben. Ja, ich weiß nur, dass mich dies dazu bringt, in mich zu blicken. Mich fragen und antworten, sehen lässt und Befehle an meine Finger zu schicken. Diese fangen an zu tippen, es beginnt sich ein Text zu entwickeln. Einige Zeilen werden später verwendet. Nur ein paar im Entstehen beendet, nur verschwendet sind keine meiner Strophen. Alle bringen mich weiter, zeigen auf meine Gedanken nur ab und zu konfusen. Genau daran gescheitert, so erheben wir uns nun von unseren Sesseln und bringen unsere Musik auf ein ganz neues Level, auf ein Niveau, für das uns wohl manch einige beneiden. Doch wollen wir Musik von unserer Sicht auch zeigen, denn für uns geht's nicht darum, dass viele Wörter ein Text sind. Wir machen Musik mit Texten, denen möglichst viele Botschaften versteckt sind. So muss und so soll es sein, nur so kann man das erreichen, was man will. Ja, nur so kann der Weg, den man gehen will, entscheidend sein. Wir stellen die Weichen und wir legen jetzt los und setzen unser Zeichen drum. So groß, dass man's nicht übersehen kann, dass jedes Lebewesen weiß. Mittelfahrt gewagt, oft zu radikal und eher weniger friedlich. Es geschieht nicht, dass der Mittelfahrt gewagt wird. Es geschieht nicht, gebt mir Natur und ich zeige, dass sie wahr ist. Sie verstellt sich nicht, zeigt mir, wie sie ist. Sie blüht im Frühling und legt sich im Winter schlafen. Natur ruht, um auf den nächsten Frühling zu warten. Wäre ich Natur, müsste ich jetzt schlafen gehen. Wäre ich Natur, müsste ich mich schlafen legen. Denn es ist kalt und finster, egal zu welcher Zeit im Jahr, was schade ist. Hey Mann, du spinnst ja. Genau, du hast recht, denn es wäre schlecht, jetzt will man zu ruhen. Deswegen wird darauf verzichtet, um was Wichtiges zu tun. Denn ich bin keiner von denen, die nicht mehr an den nächsten Frühling glauben. Ich beginne Veränderungen mit jedem Tag, schmecke sie am Gaumen. Denn Veränderung ist es, die mir meine Angst nimmt, die mich fröhlich stimmt. So weiß ich, dass schlechte Zeiten enden, etwas Neues immer wieder beginnt. Dass sich unser Leben verändert hat, ist wahr. Ich meine klar, dass sich alles irgendwie bewegt hat. Und genau diese Veränderungen sind gut für unser Leben. Denn wäre es ohne sie langweilig, öde und das gleiche Leben. Immer schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlimmer, schlim